In letzter Zeit haben die Fabriken im Bereich Seidenbau und Industrie und das Seiden-Joint-Venture Pyongyang in der TVRK neue Seidenprodukte entwickelt, die den Geschmäcken der Koreaner entsprechen und tragen zur Verbesserung des Volkslebens bei. Es werden verschiedene Warensorten wie Nationaltrachten für koreanische Frauen und Männer, Kinderkleidung mit bunt gestreiften Ärmeln und Seidendecke aus mehr als 10 Seidenstoffarten, einschließlich des bunt gemusterten Atlases und des bunt gestreiften Stoffes hergestellt, die feine Farben haben und sich ganz weich anfühlen. Diese Waren erfreuen sich heute in den Geschäften wie dem Pyongyanger Warenhaus Nummer 1 und dem Seidengeschäft großer Beliebtheit. Die koreanische Seide, die eine lange Geschichte hat, ist weltbekannt, weil sie leicht und zäh ist, schöne Muster hat und sich weich anfühlt.